Zum 64. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg fanden in Großbritannien, der Schweiz, Rumänien, Nepal, Guinea, Nigeria und Algerien Zusammenkünfte, Seminare, Vorträge, Bücher- und Fotoausstellungen und Filmvorführungen statt. In den Hallen für Bücher- und Fotoausstellung waren die Fotos über die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung um den Sieg im Krieg zu sehen. Außerdem waren die unvergänglichen Klassenwerke von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un und die Bücher und Fotos über die stolze Realität von Südkorea zur Schau gestellt. Bei Filmvorführungen wurden die DVK-Filme wie »Wer hat die Demarkationslinie am 38. Breitengrad gezogen?« gezeigt.